die ich natürlich ich nehme noch nicht auf, keine Sorge. Ja, die ich noch nicht erfüllt habe, das heißt, wir können wieder so tun, so. Bitte erzähl uns was über das Darknet. Du hast also keinen Film angeschaut, den du als Kind gesehen hast. Das hat schon gemacht, der Hansi hat das nicht gemacht. Ich hab Star Wars angeschaut, zählt das? Ja, ich weiß nicht, was du davon erzählen kannst, weil ich noch. Ja, voll gern. Hey. Aber gute Geschichten. Können wir schon anfangen? Ja, warte, ich drücke noch auf Rekord. Hm. Also ich möchte mich jetzt gleich als allererstes bei euch beiden entschuldigen, dass ich die letzte Folge verhaut habe. Das war Technik. Hautleiden. Verhaut habe, Hautleiden. Und ich glaube, das war eine der besseren von uns. Oder eine der großartigeren. Und deswegen haben wir für unsere Ultras jetzt eine Aufgabe, wer sich als Ultra empfindet, der kriegt von mir die kaputte Audiodatei und der darf das dann transkribieren. Und dann machen wir bei unserem First Anniversary, sagt man da auf Deutsch, das ist ein Jahrestag, machen wir dann eine szenische Lesung davon. Ich finde die Idee großartig. Ich finde die Idee ja großartig. Jetzt brauchen wir nur noch Ultras. Ilvi? Die Ilvi wäre ein möglicher Ultra, gell? Die Ilvi oder der Peter? Hautleiden. Leiden Sie unter Ekzemen, Flechten, Fußpilz, offene Beine, unter Ausschlag, Pickeln, Pusteln, Akne oder einem anderen Hautleiden? DDD hilft. Rasch verschwindet der Juckreiz und die heilende Wirkung beginnt. DDD Hautmittel flüssig oder DDD Hautbalsam um 2 D-Mark 85. Erhältlich in Ihren Apotheken. Ein herzliches Hallo. Hallo. Hallo. Wobei wir schon beim ersten Thema wären, oder? Hautleiden, entweder DDD oder Dr. Pimple Popper. Pimple Popper, so wie der Philosoph. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich finde, wir sollten das einfach begraben, so wie wir die 100. Folge begraben haben und die Buntstrinken-Folge begraben haben. Und wir haben die begraben, diese Folgen. Nein, begraben nicht, aber wir holen sie dann irgendwann einmal aus, wenn wir sie brauchen. Wenn wir wieder mal zu Weihnachten verstritten sind, dann können wir sie wieder rausholen. Genau, dann können wir sagen, wir haben dann die Buntstrinken-Folge von 2015. Pimpelpopper, was heißt das, Biene? Biene, erzähl. Da gibt es so schöne Videos von einer Frau Dr. Pimpelpopper aus Amerika. Aus Amerika? Aus USA. Vielleicht? Ich weiß nicht, woher sie ist. Weißt du das? Nein. Und die tut so Leuten ihre Pimples und ihre... Was ist denn bitte ein Pimpel? Ihre Pickel und ihre Ekzeme und ihre grausigen Sachen aus der Haut ausdrucken oder schneiden. Das ist echt schön. Und es ist auf YouTube zu verfolgen, super schön anzuschauen. Es ist ein Gefühl von Ekel und Befriedigung gleichzeitig. Nein, aber ich glaube, du musst auch so jemand sein, der das gern ausdruckt. Mhm. Ich tue gern ausdrucken, ja. Oh. Das hat sowas wie Exploration. Ich kenne das von meiner Mutter, die sagt immer, oh, so ein geiles, also nicht geil, sagt nicht, aber das würde ich gern ausdrucken, ne, weil es so spritzt. Ja. Ja, wenn da so eine gelbe Wurst rauskommt, das ist super. Aber bitte. Deswegen hat man Freunde, weißt du? Gib mal Eishockey. Eishockey-Spieler haben sich ja auch. Nein, aber ja, das sieht man nicht, weil die haben alle Bärte, weil es ist gerade noch immer Playoff-Zeit. Hä? Ja? Playoff? Es ist ja immer, es ist ja jedes Jahr bei euch, bei Eishockey, ist ja jedes Jahr. Bei euch gehört noch nicht, ist ja jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, oder? Wie meinst du? Nein, beim Fußball gibt es wirklich jedes alle Jahr. Alle 4 Jahre und beim Eishockey gibt es doch jedes Jahr eine. Ich glaube, jedes zweite Jahr. Ich glaube, es ist jedes Jahr. Ich interessiere mich leider überhaupt nicht fürs Nationalteam. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich interessiere mich ja nicht für die NHL. Ich mag eigentlich nur die Liga, wo der KAC mitspielt. Es gibt denn was für in Österreich, wie viele Liga gibt es denn? Es gibt Es gibt eine Liga. Nein, es gibt schon mehrere Ligen. Es gibt die oberste Liga und da gibt es halt drunter. Und die oberste ist die Eber. Die erste Bank Eishockey-Liga. Und wie viele Teams sind in der ersten Liga? Und das Lustige an der ersten Bank-Liga ist, dass es eigentlich so ein bisschen eine K&K-Liga ist, weil da spielen Slowenen mit, da spielen Tschechen mit, Südtiroler spielen mit und Ungarn. Und halt ein paar Österreicher. Vereine, oder? Ja, Vereine. Warum nicht? Wieso? Es ist so wie österreichische Fußball-Liga, spielen ja halt keine anderen mit, oder? Ja, aber vielleicht haben die auch die Spieler sind international. Das ist ja grenzüberschreitend. Grenzüberschreitend, ja, so richtig distanzlos. Ja. Außer wenn jetzt ein Dornbirn gegen Székesfehérvár spielt, weil uns das Székesfehérvár, da ist nämlich wirklich viel Distanz dabei. Die Tschechen? Ja, die Tschechen, die sind jetzt gerade im Finale gegen Salzburg. Mhm. Das heißt, Salzburg ist automatisch österreichischer Meister. Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Ach so, weil, ja, die, weil die Tschechen nicht österreichischer Meister sein können, weil sie keine Tschechen, weil sie keine Österreicher sind. Weil sie keine Tschechen. Die Tschechen sind keine Brasilianer, das sieht man sofort. Kennst du den Spruch, alles was tschechisch ist, ist schön? Ja, aber kommt aus den 80er Jahren, nicht den 80er Jahren. War die große Zeit von Karel Gott, oder was? Nein, das war die große Zeit vom Kommunismus. Aber so groß war es dann nicht mehr. Aber auch die vom Karel Gott. Und überarbeitungswürdig ist. Und dann haben sie Gerüste gebaut um den Kirchen. Und diese Gerüste hat den spärlichen Touristen damals gesagt, es wird was gemacht, aber es wird eigentlich nicht gemacht. Das war nur so ein... Potemkinische Dörfer. Potemkinische. Aber was ist eigentlich mit dem Karel Gott? War der so regimetreu oder war der... Und aus dieser Zeit stammt der Spruch, alles was tschechisch ist, ist schön. Mhm. Karel Gott hat sich wiederholt vor seinem Herzleiden, habe ich gehört. Fein, jetzt wieder Guido Westerwelle, der verstorben ist. Kannst du singen, Biene? Na ja. Na, ja, ich kenn's, aber ich will es jetzt nicht, weil... Sonst aber für besser vom Karel Gott ist ja eh einmal um die ganze Welt. Was? Das kenne ich nicht. Und die Taschen nicht. Voller Geld. Nö. Davon habe ich schon als kleiner Bub geträumt. Oh, singt er. Ja. Oh, kenne ich alles nicht. Ich kenne von Karel Gott eigentlich nur Biene Meier und das Fang das Licht. Halt es fest. Ja, genau, das ist auch nicht schlecht, ja. Aber was hat der Karel Gott jetzt wirklich während dem Krieg gemacht? War der Spion, war der Soldat, war der... Ist er schon so alt? Ja, naja, ich glaube, der war noch minderjährig. Der war Kommunist, war der ist Tscheche und war bei uns berühmt. Wie geht das? Ja, durch Biene Meier wahrscheinlich. Durch Biene Meier und die drei Haselnüsse für Aschenbuddel. Karel Svoboda, oder wie die alle geheißen haben. Gott. Genau, Svoboda hat er Biene gesagt. Bist du gerade in unserer Recherche, Tante? Ja, ist. Die Biene recherchiert. In der Zwischenzeit, erzähl mehr von potemkinischen Dörfern, Tom. Alles. Gibt es das nur im Osten oder glaubst du, haben wir das im Westen auch? Naja, jede gute Werbung ist sowas. Jede gute Werbung ist gibt's eigentlich nur... gute Werbung? Ich meine, bei uns in der Firma, außen alles hopp und hinten, geht man da hin, wo der Kunde nicht hinkommt, ist total dreckig und schier. Ja, aber ich kenne deine Firma. Ich kenne die Leute, die der Werbung machen von deiner Firma. Mhm. Ja, die habe ich letztens gestern Abend im Fernsehen gesehen. Ich habe mir gestern übrigens das Elefantenduell angeschaut. Haben viele, ich nicht. Erzähl. Auf plus 4. Puls 4, aber macht nichts. Es ist so boulevardesk, das bin ich so nicht gewohnt gewesen. Das kann man sicher nachschauen. Vielleicht schaue ich es mir heute noch an. Ja, ich hab mir gedacht, da ist auch irgendwas, dort machen sie so einen Test, gell? Der trinkt der Eiskaffee aus dem Liter Backel, das war jetzt Wasser. Das ist wie Backelwein eigentlich. Ja. Das ist die Nachmittagsversion vom Backelwein. Aber ich habe mir mal einen richtigen Kaffee angeboten, wollte keinen haben. Oder nicht. Na passt, ich bin zufrieden damit. Haben. Vielleicht nachher nur so im Abgang. Elefanten. Beim Extro. Das Beste, da sitzen dann ein paar Kasperl dort. War der Lugner auch dabei? Der Lugner auch, also alle. Aber so Kasperl, Puls 4 lädt der Lugner ja ein. Ja, der ORF hat ja gesagt, der Lugner darf nicht kommen, oder? Nicht ein? Ja, aber wieso nicht? Da hat es auch, im Standard habe ich das nur gelesen, dass der ORF gesagt hat, dass der Lugner nicht kommen darf. Also, halt vom, weil er Kasperl ist. Von der Presse sitzt halt da der Chefredakteur und der sagt dann das, was er so denkt und dann irgendwelche Meinungsforscher und dann machen sie Umfragen. Wurscht, erzähl mir. Vergessen. Ja. Okay, wie Krawatte oder Kopf da an. Hast du nicht irgendwie Rainer? Maria. Novak? Ja? Bin mir nicht sicher, möglicherweise. Wurscht. Vollkommen egal. Ach ja, nö, braucht man nicht. Braucht man nicht. Hast du jetzt die Elefantenrunde? Oder? Braucht man nicht, um sich eine Entscheidung zu treffen. Hast du schon? Ja, ich weiß es eh schon, was überall wäre. Ja, ich weiß noch nicht, aber dafür gibt es ja die Wahlkabine, die man durchspielt und nach 2 Minuten weiß man es dann. Ja, was? Und dann soll man sich verkneifen, irgendwelche taktische Sachen zu wählen, weil das jeder muss macht. Muss ich auch sagen, tut es nicht taktisch wählen. Liebe Nein, Menschen, ich tue auch nie taktisch einfach wählen. Nicht. Ich bin einmal habe ich aus Versehen taktisch gewählt und das, dann bin ich einfach nur enttäuscht worden und seitdem mache ich das nie wieder. Seitdem wähle ich so Sachen, so mit dem Herzen wählt man. Nur, man wählt nur mit dem Herzen gut. Vor allem, wenn zwei Brüste in dem Herzen schlagen. Und da wären wir wieder beim Zweibrustherz. Ah, ich stehe voll auf Kreisschlüsse. Das haben alle Hörerinnen und Hörer sicher schon mitbekommen. Oh, sicher doch. Nein, ich habe einmal in Kärnten aus Versehen SPÖ gewählt und dann haben sie den Heider wieder. Was heißt aus Versehen? Na, weil ich mir gedacht habe, wählst links, dann kann nichts passieren. Ja, und dann war die Kärnte-Koalition, weil der Köfer halt doch nicht links ist. Entschuldigung. Ine, Ansi, ich habe hier gebeten. Ich habe nicht einmal Hallo gesagt, guck mal gerade. Sag Hallo. Hallo. Hallo. Ich habe schon Hallo gesagt vorher. Ich habe euch Katze, hallo. Yoko Ono sagt auch Hallo. Ich habe euch gebeten, euch einen Film anzusehen. Mhm. Ja, habe ich. Ein Film, den ihr als Kind schon gesehen habt. Ja. Ich schaue mir jeden dritten Tag einen Film an, den ich schon als Kind gesehen habe. Was ist es bei dir gewesen? Star Wars. Aha. Ja. Noch nie gehört. A New Hope, habe ich geschaut. New Hope, ja, das ist der Episode 4, der erste Teil, der gedreht worden ist. Mhm. Und dann habe ich Episode 5, The Empire Strikes Back, geschaut. Halt leider auf Deutsch, aber es war ganz okay. Und dann habe ich was geschaut, was halt nicht als Kind gesehen habe, sondern noch nie. Zwar den Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Mhm. Wenn du das Jahr, das Datum, das Erscheinungsdatum dazu sagen würdest, würde mir erleichtert werden. 1970 irgendwas. Also ich weiß nicht. Nein, 70. Also der erste war 70er Jahre. Nein, keine Ahnung. Nein, 70er, 81 in der Gegend umeinander. Mhm. Die ersten zwei und der dritte ist dann 2002, den ich mir angeschaut habe. Und war irgendwelche Unterschiede zu früher? Ja, ich habe es viel besser gecheckt, worum es geht. Weil beim ersten Mal habe ich mir nur gedacht, wann kommt denn der eine Mann in der schwarzen Maske, der coole? Der wart immer. Den ich schon irgendwie so kenne aus Dings und der so böse sein soll. Und beim zweiten Mal schauen jetzt, also beim wiederholten Schauen, weiß ich halt schon, that is the Darth Vader. Mhm. Und habe halt dann eher so die Story verfolgen können und bin drauf gekommen, dass es eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist, in Wirklichkeit. Also despite all die ganzen schlechten Special Effects, die damals schon, also wie ich es gesehen habe, in den 90er Jahren schlecht waren. Also, aber hast du damals nicht im Kino, hat es ja mal dieses Remake gegeben, also diese Digital. Ja, nein. Yeah. Ich habe ja diesen Digital Relaunch geschaut. Okay, ja. Also ja. Das war jetzt beim zweiten Mal. So kann man erinnern, in den mittleren 80ern, da waren diese ganzen Merchandising-Artikel schon in den Spielzeugkataloge drinnen. Überhaupt dieses große Tier hat mich immer beeindruckt und die Star Troopers. Der Wookie. Und wir sind die Ewoks, da gibt es doch auch eine Ewoks. Ja, die kommen aber erst im nächsten, also im sechsten Teil. Zeichentrickserie aus den 80ern gibt es. Ja, die kenne ich. Die von Wald, dort versteckt leben die Ewoks, wir uns kennenlernen. Es hat einen Film von 1904. Wie geht das Lied? Wir sind frei wie der Wind, der durch unsere Bäume fährt. Oh. Aber das ist ja dann der nächste Teil, das ist ja dann die Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau. Wo es ja total lustig ist, weil da wäre es dann echt unrealistisch. Weil das hochtechnologisierte Imperium gegen Steinzeitbärchen verliert. Aha. So knuffige kleine Steinzeitbärchen. Ja, ich finde es überhaupt eigenartig, dass die immer so hinfliegen und dann dort einen Kampf machen. Aber sie bräuchten ja eigentlich nur was hinschießen und dann alles sprengen. Ne? Ja, das ist war gerade logisch. Den sechsten Teil muss ich mir nochmal anschauen, weil vielleicht kommt es dann außer, warum sie das nicht machen. Ich hab auch was gesehen, wo gesungen wird. Ich habe gesehen Asterix bei Kleopatra. Ah, oh, sehr cool. Und ich habe aber nur bis dieser zur Löwe gehört. Ja! Kleopatra, das ist ganz klar. Er ist stark wie 20 Ochsen. Warte, ich krieg's noch. Doch leider fehlt ihm der Verstand. Und am besten ist er, wenn er auf der Seife ausrutscht. Und dann macht er. Aber wie ist das Lied gegangen? Wenn die Königin geht baden, muss das Wasser duftend sein. Für die Pflege ihrer Waden geben wir noch Milch hinein. Dann kommt die Seife der Kleopatra, die Seife der Kleopatra, die Seife der Kleopatra. Geil. Das kann ich nicht. Und dann kommt der Löwe. Der Löwe, der Kleopatra. Dieser Löwe hier gehört Kleopatra, das ist bekannt. Er ist stark wie 20 Ochsen, leider fehlt ihm der Verstand. Das ist total süß. Aber damals hat man noch so ja, Leute, so Dialekte verarschen können. Oder ja. Dialekt, wie nennt man denn das, wenn man... Idiom. Idiom? Hast du das Idiom? Glaub, das heißt Idiot. Was nicht? Was hast du denn eigentlich gemeint mit was? Naja, dieser Dialekt, wenn du redest, so wie ein Ausländer. Ach so? Ja. Macht man heute noch? Das machen voll viele Leute. Ne? Ja. Aber es ist nicht sehr komisch. Es ist nicht mehr sehr lustig. Wir lachen über sowas eigentlich nicht mehr. Ja. Außer es ist richtig lustig, wie kannst du Telefon? Ja, das wird ja bald in unserem... Das wird bald unsere normale Sprache sein. Ne? Nein, jetzt geh auf. Nicht schön. Wo ist dein Telefon? Ja. Du, wo ist dein hier Telefon? Nein, jetzt nicht so. Wir werden einfach weiterreden, wie immer. Das ist ja Blödsinn. Geld her. aber was ist dir noch aufgefallen, außer dass du halt die Lieder lustig gefunden hast? Nein, ich habe nach dem Lied ausgeschwätzt. Wieso? Ja, weil ich wollte mir das anders mal fertig schauen und ich habe zu wenig Zeit gehabt. Ja, Freitag noch, hast du Appetit? Hau rein. Hast du Appetit? Hau rein. Das ist das mit Arsen. Und wenn du dir musst, fremde Zähnelein. Hast du Appetit? Hau rein. Hast du Appetit? Prima. Na, warte mal. Schlemmen ist für mich erste Bürgerpflicht. Hast du Appetit? Hau rein. Das ist schon cool. War das das, wo er den Pudding gemacht hat? Und da fliegen so ganz viele Sachen. Das ist ja gar nicht Kleopatra. Nein, ich glaube nicht. Doch, Asterix. Oder doch? Oh ja, doch. Den Pudding machen sie für den Architekt. Und der muss immer vorkosten. Pyradonis. Hula. Pyradonis hat der Kasten, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Nein, du hast den Film geschaut. Ich habe nur ein Viertel geschaut. Ja, da gleich aufgehört. Warum? Ja, weil ich habe mir noch nicht so fertig geschaut. Ich hab vorher eh schon ganz viele andere Sachen gesehen. Ich kann dem ganzen Diskussion nicht mehr folgen. Im Internet haben wir ihn angeschaut. Im Internet ist er zufällig gelaufen. Oder was? Nein, er ist zufällig im Internet gelaufen. Ich schaue jetzt Internet ein, läuft der Film. Ja, unglaublich. Das Internet. Dann haben wir noch einen Film angeschaut mit Bud Spencer und Giuliano Gemma. Auch Engel essen. Haben wir schon geredet über Giuliano Gemma. Das ist der Schöne. Der ist gestorben, ja. Der schöne Mann, der der Brad Pitt ist. Hat einen Autounfall gehabt. Bitte. Ja. Autounfälle sind gemein. Ja. Hast du den neuen Tesla gesehen? Tesla? Ja. Schön, oder? Voll geil. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich brauche kein Auto. Ist gut, dass man mich gleich gar nicht fragt, aber nein, passt eh. Hast du einen neuen Tesla gesehen? Ich meine, er hat eh Tesla dazu gesagt. Nein. Ich bin einmal in einem Tesla drinnen gesessen. Na. Echt? Fucking hell, echt? Whoop. Es gibt ein Foto davon in Amsterdam, ja? Wie bist du in den Tesla reingekommen? Ich hab die Tür aufgemacht, eingestiegen. Nein! Vorher so? Um Erlaubnis gefragt? Geil. Nein, wen kennst du, der einen Tesla hat? In Amsterdam gibt es einen Tesla-Store. Ach so. Und ich glaube, es geht dort hauptsächlich darum, Leiberln zu verkaufen. Ja, und sich einzusetzen. Ein Auto steht drinnen und da bin ich drin gesessen. Wie ist denn das eigentlich? Normalerweise, wenn du Autoproduzent bist, darfst du deine Autos nicht selber verkaufen, sondern du brauchst einen Importeur oder einen Weiterverkäufer, einen Dealer. Ja, super. Aber die machen das ja alles über Internet. Wie kann keine man das, Ahnung. Wie kann man denn das reduzieren? Woher weißt du, dass man einen Importeur braucht? Na, erst die Mercedes werden von uns bei Wiesenthal verkauft. Wiesenthal. Und VWs? VWs von Porsche. Ah, okay. Aber Porsches und Porsches? Von der Porsche Holding. Porsche von VW. So geht es nämlich. Alles klar, da konnte ja jeder herkommen. Na, zum Beispiel, ich habe ja, du Eisläufer, ich habe ja beim Eisläufgeschäft Geschäft gearbeitet. Ja. Und da ist es nicht so, dass jetzt die Firma CCM die solchen Sachen selber vertreibt und verkauft an den Intersport, sondern das haben dann wir gemacht. Die Zwischenhändler. Also, Zwischenhändler, Großhändler, sagt man dazu. Ja, Großhändler. Ja. Also, wieso braucht man das ja nicht? Das ist ja nur Bequemlichkeit. Ist es nicht eine gesetzliche Notwendigkeit? Oder? Ich habe keine Ahnung von Gesetzen. Schauen Sie an, wir haben noch immer kein Impressum. Das haben wir langsam angezeigt. Doch, wir haben eins. Haben wir schon eins? Ja, auf alle Fälle. Okay. Ist es eine richtige Adresse oder ist die fake? Die ist echt. Ja, cool. Das heißt, man kann schon Terror anschreiben. Ja, man kann schon eine Fanpost schreiben. Oh, Fanpost oder? Aber im Augenblick wohnen wir andere drin, weil da ist jetzt jemand, habe ich vermietet. Amerikaner ist gekommen. Amerikaner? Du als Großhändler. Wie lang wohnt der Amerikaner bei dir? 2 Monate wohnt der amerikanische Freund bei mir. Und zahlst du auch die Kurtaxe? Die Kurtaxe, ich habe mich angemeldet, aber ich habe noch keine Response gekriegt vom Magistrat. Mhm. Vom Magistrat habe ich heute eine Mail geschickt und haben sie geschrieben, ja, wir haben sie ihre Nachricht umgehend an die zuständige Stelle weitergeleitet und die werden sich dann im Meldebeginn melden. Da muss man vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was du da machst. Ja, ich bin Vermieter. Also Vermieter. Was Vermieter von Unterkünften. Ja, stimmt. Sehr gut. Ist es da braucht man keinen Gewerbeschein, oder? Braucht man keinen Gewerbeschein. Ich mache ihn gerade auf, wie du aus dem Cola beim Heiligen. Außer du hast ein anderes Gewerbe, dann bist du automatisch im Gewerbe. Ja, anderes Gewerbe. Ne, Bordell. Egal, was für ein Gewerbe. Egal, was für uns. Sackherstellungsgewerbe zum Beispiel. Dann brauchst du einen Gewerbeschein? Wenn du Zerge herstellen willst. Wenn du Alleinunterhalter bist, ein DJ, ne? Wenn du jetzt der DJ Hansi, ne? Nein, ich mein, und du hast einen Gewerbeschein, oder? Und dann machst du auch nur eine Zimmervermietung auf. Dann musst du das gewerblich machen. DJ Schimpansi bin ich, wenn mit der DJ Hansi. Ich würd gerne Werbung für einen DJ machen. Ich habe ein anderes Vorhaben. Yeah. Schimpanse, gehen wir mal zur Affenfütterung nach Schönbrunn. Ich habe das noch nie gehört. Noch nicht gesehen, wenn. Gesehen. Ich bin ja für die Ameisenbären. Ich bin mir nicht sicher. Ameisenbären ist die beste Fütterung, habe ich das nicht eh schon mal erzählt? Was machen die für Geräusche? So richtig. Mach. Soll ich euch die Ameisenbärenfütterung erzählen, was akustisch. Da passiert? Nein, akustisch kann ich. Es ist nicht besonders aufregend, oder? Nein, es ist aber auch nicht akustisch. Na komm, erzähl. Aufregend. Erzähl. Also die Ameisenbären. Nee, jetzt weiß ich wieder melden, wo du das hörst. Ich habe euch das sicher schon mal erzählt. Ja. Die Ameisenbärenfütterung, da kommt es nämlich darauf an, wo man steht. An der Glaswand, um das zu sehen. Die haben so eine kleine nachgebaute so ein Felsen. Und da sind Löcher drinnen, weil diese Ameisenbären also haben ja ganz lange. Zungen, ja. Also, was ist der Felsen? So Schnauzen. Es sind Glory Holes für Ameisenbären. Ameisen Glory Holes. Unglaublich. Und auf der anderen Seite steht der Wert, oder was? Aber es ist alles. Mit einer Handvoll Ameisen. Aber es ist nur oral. Oh es ist nur orale Glory Holes. Du bist so ekelhaft. Auf allem, ja. Boah, du gehst eigentlich. Wir gehen mit dir nicht zur Fütterung. Was du bei den Offenen machst, wenn du bei den Ameisenbären schon so groß bist? Ich glaube, bei den Offenen ist ja der Neid ziemlich groß, wenn da einer mehrere Ameisen kriegt, das wieder andere. Bananen. Bananen, die essen noch keine Bananen, die essen Fleisch. Erzähl weiter von den Ameisenbären mit dem Glory Hole. Behave, reiß dich ein bisschen zusammen. Die Fütterungsstelle. Buben! Ja. Also, ja. Der Felsen ist kein echter Felsen, sondern da ist dahinter einfach Platz. Da ist so ein Dürdel, da stellt der Wärter oder die Wärterin eine Schale rein mit, in meinem Fall waren es aufgeschlagene Eier. Okay. Keine blöden Witze über Eier, es waren Hühnereier. Mit Totter oder ohne? Mit und die stehen dort in einer Schale und du siehst halt von vorne, die Ameisenbären stecken ihren Rüssel in die Glory Holes rein. Und das ist eigentlich relativ unspannend. Das Orge ist, wenn man dort schaut, wo die Schüssel steht, nämlich auf der Unterseite der Felsen, sieht man diese extrem langen Zungen außerschnalzen und in diese Schüssel reinfahren. Und die sind so lang und dünn, diese Zungen, dass man es zu Ostern sicher nicht als solche Zungen verwenden kann. Aber das ist voll grausig. Aber auch cool. Wow, so wie Pimpelpopper. Achso, und die Löcher sind dazu da, weil normalerweise hat der Ameisenbär ein Ameisenloch. Genau, nein. Und der fällt eben in so Fels. Ameisenloch. Der fällt so mit seinen Zungen normalerweise in so Felslöcher oder Erdlöcher oder so irgendwas rein. Man fährt mal nachzuschauen, was drin ist, oder was? Ja, mit der Zunge halt und holt es aus. Das ist etwas, was ich nicht machen würde. Also wirklich, ich wäre evolutionär als Ameisenbär schon längst verendet und mich nicht fortpflanzen können. Aber ich glaube, als Ameisenbär würdest du dir immer Servietten umbinden und mit Messer und Gabel tut sich zum Worten, was passiert. Ich meine jetzt halt so, wer weiß, was da drinnen ist. Vielleicht beißt mir ein Viech rein. Vielleicht können sie mit ihren Moleküle auf der Zunge schmecken. Riechen sie das? Ja, das kann sein, ich weiß es nicht. Skorpion, ich weiß es nicht. Gibt es giftige Tiere? Vielleicht. Ameisenbären. Gibt es giftige Tiere? Ja, vielleicht. Die sind auch so schnell. Ich glaube, da ist halt das ist vielleicht Geschichte, die stinkt. Gell? Die stinkt nicht, ich habe sie gesehen. Ja, aber nein, aber das ist mit der Zunge da eine vorne. Ich glaube schon, dass die Segen einen großen Haufen mit der Mieten und Ameisen und dann wissen sie davon, dass in irgendein Loch. Ich habe es live gesehen. Hast du das im Wiener Schönbrunner Tiergarten genau, gesehen? Genau, ja. Da gehen wir mal hin, oder? Machen wir uns ein Bild von der Lage. Der Hansi geht jetzt schon hin. Ja, ich gehe jetzt hin. Na gut, der Hansi geht, dann können wir über Sport reden. Redet zwar über Alonso, oder? Frau Biene, hast du die letzten zwei Formel-1-Rennen gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Die waren sehr, sehr spannend. Ja, ich habe das erste gesehen, aber das zweite jetzt nicht. Das erste so halbert heute. Ja. Habe ich es gesehen? Ja. Weiß nicht. Ich hab's beide gesehen. Ganz schnell haben müssen wegen dem Qualifying. Ja, stimmt, ich habe mir sogar das Qualifying angeschaut. Weil sie ja endlich wieder zurück beim alten Qualifying sind. Nein, leider nicht, nein. Was? Genau dasselbe wie vorher, das ist das blöde Knockout-System. Wieso? Die haben doch beschlossen nach den ersten Rennen, dass sie wieder zum alten zurückkehren. Das war dann nicht das letzte Wort und jetzt haben sie sich noch einmal, es ist noch in der Schwebe. Okay. Jetzt haben sie zwei Vorschläge haben sie jetzt und egal. Aber es war sehr, sehr spannend, weil alles immer beim ersten Rennen sind die Mercedes ja nicht weggekommen und die Ferraris vorbeigefahren. Beim letzten Rennen ist der Vettel bei der Aufwärmrunde stehen geblieben und Hamilton nicht gut weggekommen. Also eigentlich der, dem man eigentlich die letzten Siege zuschreiben würde, Hamilton, der hat nichts gerissen. Er ist Zweiter geworden. Na, Dritter ist er geworden, genau. Hamilton, Kimi Räikkönen ist Zweiter geworden. Mhm. Und Rosberg ist das zweite Mal, ja, hat das zweite Mal den Pokal geholt. Und die wenigsten Rennen ist Alonso gefahren, weil der hat im ersten Rennen in der Runde 18 schon sein eigenes Raumfahrtprojekt gestartet genau, und ist abgehoben. Ja. Und der hat nicht starten dürfen, weil er noch immer verletzt war. Ah, Hans ist wieder zurück. Jetzt müssen wir wieder was anderes reden. Nein, ich muss halt ein Fahrrad fahren. Ah ja, geht schon. Also, wir waren eigentlich eh schon. Es ist nicht mehr so interessant, man kann nicht so viel erzählen. Erzähl ein bisschen von der neuen Formel. Wie heißt das? Qualifying. Danke. Was, wie, wo? Man kann ja mal einfach so der Schnellste sein. Man kann nicht mehr der Schnellste sein, ist unmöglich. Oh ja, man fährt eine schnelle Runde, aber wenn man dann praktisch nicht die schnellste Runde, sondern nur die 10 schnellste Runde gefahren ist und es gibt nur mehr 11 im Bewerb, dann bist du nach 90 Sekunden automatisch weg, außer du fährst innerhalb von einer Minute nur schnellere Runden, was irgendwie ein totaler Schmarrn ist, weil du brauchst, wenn du eine schnelle Runde gefahren bist, brauchst du wieder langsame oder musst du Reifen wechseln, dann hast du wieder eine Aufwärmrunde und dann erst wieder schnelle und das kriegst du in so schneller Zeit nicht hin. Das heißt, diese 90 Sekunden Knockout, dann der nächste 90 Sekunden Knockout, das ist voll für einen Hugo. Kannst du überhaupt nicht vergleichen. Bringt überhaupt ist gar nichts. Ist ein totaler Schmarrn. Hat die FIA jetzt die Formel 1 kaputt gemacht? Ja, es wird an allen Parametern rumgeschraubt und die Sachen, die funktionieren, die werden offensichtlich wieder in Frage gestellt, weil es auch ganz einfach das Einfachste war, was sie machen haben können. Ja. Egal. Der Bernie kehrt weg. Der Bernie Ecclestone. Ja, Bernie Ecclestone kehrt weg und statt ihm kehrt Flavio Briatore wieder her. Flavio Briatore. Wird alle Probleme lösen. Das ist der immer mit Models schläft, gell? Der von genau. Ja, ja. Der auf. Ist das der? Ja, ja, genau. Kennst du den Spruch? Der auf Sardinien sei. Das Bild mit der schlanken Frau und mit dem fetten Flavio, wo drum steht, dieser Mann hat es richtig gemacht. Ja. Und unten steht, diese Frau hat es falsch gemacht. Ja, glaub, ich kenne das. Oder irgendwie sowas, ja. Ich kenne den Spruch, glaube ich, so, wo steht, if your son wants to drop out college, show him this picture. Ah. If your daughter wants to drop out college, show her this picture. Ist es das, oder? Das könnte sein, ja. Da fällt mein aber ich finde, es ist schon ein bisschen Lookism, oder? Ich mein, er ist fett geworden. Ja, und? Ich bin nicht. Ja gut, er ist schon in den späten 60ern. Aber gestern habe ich gehört, Alexander Wurz hat kein Matura. Vielleicht ist er so einfach ein toller Mensch. Der Alexander Wurz hat einen Führerschein und das reicht. Ja, richtig, hat einen Führerschein. Bei manchen reicht es, wenn es einen Führerschein hat. Der Flavio Briatore war einmal der Teamchef von Fisi Keller und Alexander Wurz. Genau. Und er war auf dem Wurz sehr, sehr nicht so gut zu sprechen, weil er hat damals den Fisi Keller gemanagt. So. Und er wollte, dass Fisi Keller noch besser dasteht. Und haben sie mal, ich glaube, Brüller hat immer mal gefragt, was nicht passt mit dem Auto, weil es nicht so gut gelaufen ist wie letztes Jahr, wo Gerhard Berger 1997 seinen letzten Sieg am Hockenheimring eingefahren ist und hat er gesagt: Ferrari. Nein, auf Renault, eben im Auto von. Gerhard Berger war doch Ferrari-Fahrer. Im Benetton. Aber der Gerhard Berger ist doch Ferrari gefahren. Ja, weil in der letzten Saison hat er auf Benetton bestritten. Das habe ich nicht gewusst. Ein Jahr später sitzt der Wurst im Cockpit und das Auto geht nicht mehr. Ne? Ja. Hat der Briatore gesagt, ja, zwischen Lenkrad und Gaspedal ist ein Fehler. Sehr, sehr subtil. Ja, aber eigentlich doch. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, ja. Ein aber Geschenk? Aber ich habe es nicht mit. Für ihn? Für mich? Schwabidubi. Ich habe ihn in Brasilien. Gehst du bei mir in den Tiergarten? Ja, das können wir auch machen. Ich habe in Brasilien, in Sao Paulo, einen ehemaligen Manager von Felipe Massa kennengelernt. Oh, den kenne ich jetzt nicht. Der ist ein brasilianischer Autorennfahrer, Formel 1-Fahrer. War bei dem zu Hause. Massa. Und habe von dem, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich Formel 1 mag. Aha. Erstens habe ich einen Helm von Felipe Massa aufsetzen dürfen. Massafucker. Und zweitens. Ich muss eine kurze Zwischengeschichte für Nancy. Ich habe auf Nein Gag gelesen. Ja. Da hat Anna geschrieben, so auf die Art: Okay, mein Mitbewohner arbeitet in einer Schule für Special. Special Needs. Mhm. Und da hat sich ein Schüler bei ihm entschuldigt, weil er was angestellt hat und da steht oben auf dem Zettel: Hey, Motherfucker, I'm sorry. Und da habe ich an dich denken müssen. So, jetzt zurück zu dir. Der, und danach möchte ich eine Geschichte anmelden. Ja. Habe den Helm von Felipe Massa aufgehabt. Und beim und hat es nach Spirit, nach Race Spirit geduftet. Es war sehr, sehr ekelhaft. Ich habe ihn nicht aufgekriegt, den Helm, und seine Töchter auch. So einen kleinen Schädel. Und seine Töchter auch nicht. Der ist irgendwie ganz kompliziert zu öffnen gewesen, nicht wie so ein normaler Motorradhelm. Und deswegen ist dann die ganze Geschichte ist so gelaufen. Ich bin dort hingekommen, habe nicht gewusst, dass das der Manager von Felipe Massa war, und habe dort im Wohnzimmer, während ich mit der Mutter und den Töchtern geredet habe, hinten den Helm gesehen, wo Felipe Massa oben gestanden ist und ganz viele andere so Formel 1 und Autorenngeschichten. Und habe dann mal nachgefragt, so, ist das der echte Helm? Und ich habe dann gesagt, ja. Und die eine hat. Is this real life? Und dann hat die Tochter gesagt, ja, weil der Felipe Massa, das ist mein Taufpate. Und ich mir gedacht, wow. I'm like, what? Und dann, ja, wir haben den Helm nicht aufgekriegt. Deswegen ist die Tochter zu ihrem Papa gegangen. Der hat ihn aufgemacht. Ich habe ihn dann aufgesetzt und haben ein paar Fotos gemacht, die nicht so gut waren, aber ja. Und es hat relativ arg gestunken drinnen im Helm. Und der Vater wollte natürlich sofort wissen, wer sich da für Formel 1 und so interessiert. Ist dann gekommen und hat mir ein Ferrari-Leiberl geschenkt. Oh, wenn du willst, kannst du das haben. Oh. Ein rotes. War der Felipe Massa bei Ferrari? Ja. Ja. Und er hat gesagt, Österreich. Ja. Spielberg. Niki Lauda. Ja, genau. Gerhard Berger. Nein. Also wir sind ja eigentlich gar nicht so unberühmt, gell? Jochen Rindt und so, der hat zweimal gewonnen, oder? Wiener, das ist tragisch. Und er ist einmal gestorben und er ist einmal Weltmeister geworden. Er ist einmal Weltmeister geworden? Ja. Zuerst ist er gestorben und dann ist er Weltmeister geworden. Du kannst ja alle Weltmeister auswendig. Das Quatsch. In der geheimen, Quatsch, verschollenen Folge kommt das zum Tage. Bis auf den Juan Manuel Fangio kennst du alle. Der ist ganz oft. Der war am öftesten fast, ja. Und dann der ist Michael Mumacher. Mann, der ist auch so ein tragischer Held. Ha? Oh ja, mein Gott. Also wenn ich es Villeneuve im Koma lege, fände ich es schlimmer. Ja. Wer ist Villeneuve? Das ist der so große Widersacher gewesen aus den 90er Jahren. Der Schöne. Ah ja, der Schöne, weiß ich schon. Der Schöne. Der Sohn von Schiedl. Der ist auch Weltmeister geworden, 1980. Ja. Und der Jacques? Jacques ist auch Weltmeister geworden, 1997. Perfekt. Das ist ja so wie der Kromp. Der Kromp, ja, dem Saison spielt auch bei Villach. Ach so? Ja, der hat ein Tor gegen Wien geschossen. Ein wunderschönes Tor. Also war toll. Naja, egal. Ja, Ist der die lebende Datenbank? Die lebende Eishockey-Datenbank? Kein Scheißen. Ich kann nicht einmal. Ich könnte jetzt nicht einmal sagen, seit wann. Hintergrundinformationen, ja, bitte. Was denn? Über Eishockey? Ja. Na, passt schon. Heinz Brüller, ja, erzähl mir von konzentriert Heinz. Sich bei seinen Moderationen oft sehr auf die Vermittlung von Hintergrundinformationen, dass er vergisst, dem Renngeschehen zu folgen. Dabei kommt es durchaus vor, dass ein Skirennläufer stürzt und er weiter über dessen Platzierungen in früheren Rennen berichtet. Wenn er den Sturz dann bemerkt, kann er jedoch andere Ausfälle dieses Skifahrers in der Vergangenheit ebenso aufzählen wie Stürze anderer Läufer an eben derselben Stelle. Das ist schon, Heinz Brüller ist schon ein Hengst gewesen. Ganz so Journalist. Ist er noch? Nein. Der ist 1941 geboren worden. Der ist schon längst in Pension. Seit 2008. Das ist schon fast längst. Das ist schon fast 8 Jahre. Also, sind wir nicht bes, gell? Wir sind wirklich schon alt geworden. Stimmt. Billy Corgan ist 49 geworden. Neulich am St. Patrick's Day. Der macht so großartige Rockmusik, der Billy Corgan. Da gibt es irgendwie einen Witz, oder? Ja, von den Simpsons, oder? Da gibt es einen Simpsons-Witz und du hast dann einen Real-Life-Witz-Biene. Wie geht der Real-Life-Witz? Der Real-Life-Witz, ich war mit einer Freundin in einem Lokal. Diskothek. Wir haben einen Musikwunsch gehabt. So eine Freundin von mir ist zum DJ gegangen und wollte This Arm hören von den Smashing Pumpkins. Und der DJ hat keine Ahnung gehabt und hat bei YouTube eingegeben, this arm. Nicht this arm. Nicht entwaffnen, sondern dieser Arm. Das ist schon lustig. Und ich glaube, die Yoko Ono möchte mitsprechen. Ja. Sie schmust gerade mit meinem Mikrofon, das jetzt irgendwie weg ist. Ja, das passt schon. Also soll ich jetzt an den Simpsons-Witz erzählen? Ja, bitte. Okay, einfach nur um abzulenken. Bei den Simpsons war mal die Folge, wo der Homer beim Lollapalooza war. Und da trifft er die Smashing Pumpkins und im englischen Original sagt der Billy Corgan dann halt zu ihm: Hi, Billy Corgan, Smashing Pumpkins. Und der Homer, weil er halt nicht weiß, dass die Band so heißt, sagt: Homer Simpson, smiling politely. Was ja lustig ist, gell, weil Smashing Pumpkins heißt übersetzt Kürbisse zerquetschen. Richtig. Und der Homer Simpson hat das halt nicht verstanden, dass die Band so heißt. Und hat sich gedacht, ich bin der Billy Corgan, ich zerquetsche Kürbisse. Und der Homer ich hab neulich das haben sie probiert, im Deutschen zu übersetzen. Das hat nicht funktioniert. Das ist schwierig. Da fehlt das Know-how. Da fehlt vieles, das ist ja das Problem. Die Biene macht jetzt so Selfies mit der Katze. Ja, und schickst du ihr. Ich habe neulich einen Film im Dingston, im O-Ton, ja. im Synchronisationston Internet. Gehört. Aha. Und da war auch ein junger Homer Simpson hat da eine Rolle gesprochen. Oh. Und Hauptdarsteller war Chuck Norris. Ich habe mal. Ich habe mal in den letzten zwei Wochen. Jacques Norris. Egal wie viel Französisch du kannst. Jacques kann mehr Französisch. Ich habe mir noch nie einen Jacques Norris-Film angeschaut und jetzt haben wir letzte Woche zwei hintereinander angeschaut. Geil, der erste hat geheißen. Das war. Ich kenne eigentlich keinen einzigen Jack Norris-Film, außer Sidekick. Der erste war ganz eigenartig, der war 1978 und er war Karate- oder Kung-Fu-Lehrer. Walker, Texas Ranger. Nein. Beim zweiten war er dann irgend so ein. Ich habe vergessen, wie die Filme, die heißen doch alle irgendwie gleich. Der zweite war von 1984 und da hat der David Carradine den Bösewicht gespielt. Den kenne ich auch nicht. Der David Carradine ist der von Kill Bill. Der Gentleman-Bösewicht. Ja. Nein, der Kill Bill-Bösewicht. Oder Fackeln im Sturm kennt man ihn auch. Eigentlich ist er immer böse, aber das kann er ganz gut. Ja. Was mir eigentlich einfällt, ist, ich wurde nicht befragt zu meinem Film, den ich geschaut habe. Maria und Josef, welchen Film hast du geschaut? Jesus, Maria und Josef. Jesus, Maria und Josef. Jesus. Ich habe Lucky Luke geschaut mit Terence Hill. Den habe ich nie gesehen. Und ich habe den deswegen geschaut oder den Film weil deswegen Terence ausgewählt. Terence Hill ein bisschen ausschaut wie der Til Schweiger. Nein, weil der Terence Hill immer schon geil ist, aber vor allem, so mit, diesen, vor allem mit diesem Western. Der Til Schweiger ist nicht so krass. Ich glaube, der Til Schweiger hat ein verachtenswertes Alterswerk, liefert er ab. Was ist nicht? Lass mal die Biene vom. Tu mal noch im Til Schweiger dissen. Ich glaube, da ist genug Zeit und Platz für Til Schweiger dissen. Erzähl einmal von Terence Hill, wie krass der ist. Der Terence Hill hat diese, gell? Erstens einmal das, aber die sind nicht echt angeblich, gell? und hat der so hat diese Feinripp-Western-Unterwäsche an, die schon sehr scharf ist, finde ich. Wie diese Ganzkörper diese mit. Ah, die rotlichen, genau, die rötlichen, oder? Ja, oder so. Oder sie waren einmal weiß und sind durch den ganzen Staub in der Wüste ein bisschen rötlich geworden, oder? Ja, er hängt immer in der Sonne herum und lässt. Hat nicht Til Schweiger einmal Lucky Luke gespielt? Nein, Knocking on Waldranzes Door, oder wie hat der geheißen? Knocking on Heaven's Door. Aber ich bilde mir ein, tu mal googeln. Nein, jetzt darf man da nicht googeln, um Gottes Willen. Erstens einmal deswegen, eigentlich habe ich den Film geschaut, weil das mein erster Kinofilm war, den ich gesehen habe jemals. Mit der Mama? Mit dem Papa, nicht mit der Mama. Ah, der ist aber, von wann ist denn der vielleicht? Das weiß ich jetzt so leider nicht auswendig. So jung? Ach so. Ja, bin ich alt oder jung? Ist das jetzt die Frage? Man weiß es nicht so genau. Bald bin ich alter. No alter. Im Jesus-Alter, glaube ich. Mir geht es wie dem Jesus. Ich hab letztens auch wieder mal zur Hälfte den Film gesehen, den ich das erste Mal im Kino gesehen habe. Es war damals eine offene Vorstellung damals im Kino. Ich habe ihn damals auch noch zur Hälfte gesehen. Und das war Dudu, der verrückte Käfer. Ein Käfer aus den frühen 70er Jahren, der einen Computer eingebaut hat. 1991 ist der Terence Hill Lucky Luke Film gewesen. Oh, ja. Okay. Ja, also 1991 ist jetzt nicht so lang her. Ist nicht so lang her, ne? Ja. Ja. So. Und jetzt muss ich schauen, David Cassidy. David Carradine. Das David Cassidy und Sundance Hill. Das ist doch, der ist gut, oder? Ist das der mit Robert Redford und Paul Newman? Ja. Der ist so super. Den müssen wir uns mal gemeinsam anschauen. Knack, knack, knacken. Da kommt nämlich Knacken. Na. Da kommt er vor? Ziemlich sicher, ja. Ist das nicht der, wo sie am Schluss rausspringen und total da. Es ist nicht Butch Cassidy und Sundance Kid. Ich glaube schon. Ich schaue jetzt einmal Western. Ja, und was ein guter Western hat er gefallen? Ja. Er war damals schon besser. Also er ist schon. Pff. Ich habe mich noch erinnern können, dass er einmal dem Jolly. Sein, gell? Aber was ist los? 2004, die Daltons gegen Lucky Luke. Ah, die Daltons. Til Schweiger, Lucky Luke. Wirklich? Jean Dujardin, der böse Dalton. Ramsey Bedia, Eric Judor. Und wie heißen die Daltons? Weißt du das, wer? Ich weiß es nicht. Heißen sie Daltons oder Daltons? Naja, ich habe mal einen Zeichentrick gesehen und da haben sie die Daltons geheißen. Nein, ja. Sie heißen Joe. Aber damals hat er nur geraucht. Joe Everett. William. Everell? Joe Jack William Everell. Genau. So heißen sie, glaube ich. Der Joe war der Kleine, der einen Everell immer gekaut hat. Der Everell war der Große. Oh je. Cinemann.ch schreibt, lauwarmer Aufguss und müde Parodie. Misslungene als Nummernrevue inszenierte Komödie mit den französischen Komikern Eric und Ramsey, die aus Versatzstücken der Comicvorlagen Anleihen beim Western und Ausflügen in die Computeranimation zusammengesetzt ist. Ohne, dass sich witzige oder unterhaltsame Szenen ergeben würden. Aber das ist nicht der, den du gesehen hast. Ja, aber der war auch jetzt nicht so. Nicht die Welt, oder? Der Burner, nein. Also schon ein bisschen mau. Die Zeichentrickserie habe ich geliebt. Ja. Ja. Die war also gut. Aber als Kind habe ich es super gefunden. Ich war allgemein ein großartiger, also großer Fan von Lucky Luke. Rosa-rote Panther. Du warst sicher auch großartig. Super. Nein, ich war ein großer Fan von großartigen Lucky Luke. Ich habe mir jetzt nämlich ernsthaft überlegt, ob ich nicht so als Erwachsener mit so als Spleen the Complete Lucky Luke Collection zusammenlegen soll. Ah, okay, ich habe gedacht, ob du jetzt einfach immer so anziehst. Naja, gelbes Hemd, schwarzes. Das ist aber eher aber eigenartig, weil mir fällt ab und zu einer an der Station so U6 Längenverkosten, da ist einer, der hat immer so einen komischen schwarzen Mantel an und so, wie nennt man das so? Ein Hut. So ein Dingsglas, so ein. Sonnenbrille. Da gibt es ein spezielles Glas, das so auf der Nase klebt. Ein Zwicker. So wie ein Monokel, aber doppelt. Und der ein Brüllen ohne Bügel. So ist der teilweise angezogen. Und dann hat er nur so einen Stock wie der Sänger von Turbo Negro immer einen hat. Und er ist ähnlich korpulent, glaube ich. Aber das ist ganz eigenartig, der fällt mir immer wieder auf. Der so. Henk van Helvete heißt der Sänger von Turbo Negro. Hast du so? Der war Bürgermeister eine Zeit lang in Norwegen. Ja. Was, und Bürgermeister? Bürgermeister, ja, er war Bürgermeister. Und ein sehr cooles Zitat von ihm hat er mal gesagt, Kinder sind wie Schäferhunde, nur leichter zu dressieren. Das kennt man als pädagogisches Konzept verwenden. Behaviorismus. Habt ihr gewusst, die Daltons hat es wirklich geben? Ja, hat es wirklich geben. Bill Power, Bob Dalton, Greg Dalton und Dick Broadwell. Die Dalton-Brüder, Dalton-Brüder. Spannend. Man muss viel mehr Geschichte studieren, glaube ich. Wie schaut es mit einer Pause aus? Willst du eine Pause machen? Dreiviertelstunde haben wir schon. Ich habe fast keinen Akku mehr. Moin, dann steck die ein. Ja, müssen wir einstecken. Mach mal Pause. Ich brauche... Die Joko. Die kleine Drecksau. Schau mal, so schaut die Daltons aus. Ah, die sind der Schoss geworden. Ja, ich müsste eher ein bisschen aufs Klo gehen. Die sind tot, ja. Was? Ja, das erinnert mich ein bisschen an, wie hat denn der Carsten, der Film mit der Nicole Kidman? Wide Eyes Shut? Nein. Eyes Wide Shut. Nein. Den habe ich auch gesehen. Wie heißt der denn? Der, wo sie, The Others oder sowas, wo sie im Endeffekt dann rauskommt, dass sie, nicht? Dieser Horrorfilm. Da geht es nämlich auch zum Teil ein bisschen um diese Todesfotos. Alles klar, ihre Eltern waren. Aha. Alter, James Younger Gang. Es gibt ja lauter Gangs im Wilden Westen. Aber da kennt man. Wie hat dieser Schauspieler geheißen? Der bei Wild. Eis White Shot? Tom Cruise. Der Tom Cruise. Nein, mit dem, was ich damals der deutsche Schauspieler, der beim Mannschuh des Mantu angespielt hat. Sky Dumont. Ah, der Sky Dumont. Der ist total super. Ja, der ist super. Wieso? Der ist so schöner. Ist er schön? Mhm. Ist er sonnengebräunt oder so? Naja, weil er aus Buenos Aires kommt. Sky heißt er, oder? Ich habe nämlich neulich diesen Film angeschaut. Dann haben wir die Traumnovelle angehört. Nein, umgekehrt. Ich habe zuerst die Traumnovelle in einem Podcast gehört und dann diesen. Und dann hast du das mal nicht angeschaut? Nein. Also, okay. Und ich finde, wenn man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, dann soll man ruhig ein bisschen Eier zeigen und einfach was riskieren. Und seinen Schwanz durch den Maul stecken. Nein, nicht. Was? Einen Schwanz durch den Maul stecken? Ich habe einfach nur das Bild verwendet. Ich hoffe, du hast es noch auf. Kuhonas. Ja, sicher ist alles auf du. Glaubst du, weil der Tom eine Pause machen will, schalte ich auf Pause. Hast du jetzt keine Pause gemacht? Nein, komm jetzt hier auf. Das ist meine Kindisch. Ich habe weiterlaufen lassen. Waren ja tolle Geschichten, die wir erzählt haben. Also, weißt du, man, sind wir nicht best. Nein, ich werde einfach, schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert, oder? Sicher, Es gibt keinen Himmel. Aber es gibt Hoffnung und Hoffnung ist viel wert. Ich habe einen Pfarrer gehört, der hat im Kirchturm einen Handymast einbauen lassen. Warum auch nicht? Ja, steht ja nichts in der Bibel, dass man keine Handymasten haben darf. Eben, oder? Das tut die Strahlen Gott noch verstärken, die Heiligen Geist. Ja, auf jeden Fall. Den Heiligen Geist tunen. Nein, das ist Feuer, glaube ich, oder? Ist es nicht Feuer, das so aus dem Kopf ausschießt? Ah? Der Heilige Geist. Ach so. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat irgendwas mit Feuer aus dem Kopf zu tun. Wir brauchen einen Theologen neben uns. Was braucht man nur aus einem Theologen? Wir brauchen vielleicht einen Rechtsgelehrten. Wir brauchen einen Advokaten. Wir brauchen einen Advokaten. Ja, aber erzähl weiter. Der Pfarrer hat im Kirchturm einen Handymasten installiert. Ja, genau, weil es sich kann und deswegen stört er keinen. Ist ja gut. Ja, das passiert öfter, glaube ich. Hat keiner Kopfweh. Ich komme hier auf. Was ich weiß, ist in Graz in der Kirche, wo ich in der Nähe gewohnt habe. Ah, die kenne ich, die ist voll super. Die haben immer so dritte Weltgottesdienst, oder wie heißt das? Schwarze Messe. Geil. Ja. Das hat lustig. Ja, da braucht sich die Caritas aber nicht aufregen, oder? Afrikanische. Hast du es ernsthaft schwarze Messe? Ich glaube, sie haben so eine Zeit lang schwarze Messen gemacht. Gottes Name, das ist aber nicht ihr Ernst. Ja. Wirklich. Ja. War das witzig? War sie dumm? Oder? Das war witzig. Weiß nicht, man müsste mal zum Pfarrer hingehen und fragen, sind sie witzig? Wollen nein, sie der witzig ist Künstler, der Pfarrer. Ist ein Künstler. Ah, dann war das ja ironisch. Ich bin ja total gegen Ironie. Ich sage es euch ganz ehrlich. Wenn man ironisch irgendwas macht, wir gehen jetzt ironisch in Gottesdienst und sind so cool dabei. Nein, ein paar Sachen kann man schon ganz gut ironisch machen. Was denn? Wer hat die überlegt gerade? Ja, überlegt. Sich duschen zum Beispiel. Mm. Man duscht sich, wenn man sich duscht. Also ein tief empfundenen Hygienebedürfnis duscht man sich. Darf sie mit Seife duschen oder nur mit Duschdass? Ich habe jetzt was Geiles und zwar Nivea-Creme-Dusche. Das ist Duschgel, das schmiert sich an wie Nivea-Creme. Du rappst dir gerade deine. Ja, meine Brust, ich weiß. Ja. Aber deswegen ist der Leibel bei einem Nippel hat schon ein Loch. Hat ein Loch. Und beim anderen Nippel noch nicht. Peanuts. Nein, aber das ist echt, das Duschgel ist wirklich voll fein, weil du riechst dann nachher noch nicht. Und das macht deinen Body auch sauber oder nur geschmeidig? Wohl, das macht ihn auch sauber. Nein, es massiert den Dreck so richtig schön ein. Nein, das ist ja ein Duschgel, das ist Safen im Prinzip. Ich habe so eine Seife vom Lush. Ja, weil die Lasche ist ja super toll. Ich habe aber sonst ein Duschgel. Ja. Und ihr habt Badewannen oder Duschen? Dusche. Badewanne. Ich habe Duschwanne. Ja, das habe ich auch. Aber ich hätte gerne eine barrierefreie Dusche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die restliche Wohnung von dir ist nicht barrierefrei? Nein, aber wenn ich duschen will, das wäre schon gescheit. Hey, ich habe ein anständiges Stapfel zu duschen auf. Duschen. Ein Stapfel zur Dusche auf? Ein Stiegen? Nein, ja, also so wie hoch ist das? 30 cm? Ja, weil das ist zum Auftreten nicht schlecht oder für so Duschsänger und Sängerinnen. So aber Podest, aber ein Little Stage. Wenn du jetzt vorhast, eine Meniskusoperation zu machen, ist ein Blumen. Ach so, du hast ja. Stimmt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie du machen wirst, vor allem, weil man halt so richtig ungut außerstolpern wird, wahrscheinlich. Naja, sollen wir da einen Waschlappen schenken? Ich wasche mich mit einem Waschlappen, den ich an einen Stock befestigt habe. Gell? So der dickste Mann der Welt. So. Echt? Oh, ja, das sind solche Leute, die da mit Frontloader aus der Wohnung hinten müssen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich werde mich einfach, sonst setze ich mich einfach rein. Oder ich wasche mich einfach nicht. Nein, ich habe schon ein tief empfundenes Hygienebedürfnis. Ja, also nicht nur ironisch duschen, sondern voll ernsthaft. Ich würde mir so wirklich ernsthaft forschen. Mhm. Aber was machst du denn ironisch? Was ist denn toll, wenn man es ironisch macht? Ich habe mir das gerade überlegt. Nicht wirklich irgendwas, ironisch im Kaffeehaus sitzen, im ironischen Kaffeehaus und dort beten. Ja, aber ernst beten. Naja, ich weiß nicht, ich denke mal gerade beten so. Nein, jetzt so Tischgebet. Für viele Menschen. Ach so. Ich tue gar nicht beten, weder ironisch noch ernsthaft. Aber ich würde ja nicht. Ich weiß nicht, dann würde ich ja Menschen verarschen, denen das wichtig ist und so das Video schon. Was ich gerne machen möchte, ist, es gibt in Wien so viele verschiedene internationale Kirchen, die polnische, die serbokratische, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Am Hof sind die Kroaten, glaube ich, oder? Die Kroaten sind am Hof. Am Hof? Ja. Ich weiß nicht. Oh ja, doch, ich habe da irgendwo ein Lesezeichen, Needful Things, fortgehen. Der Hansi bewirft mich mit Sachen. Bitte, Frau Lehrerin. Was ist denn da los? Ruhe da jetzt da. Hansi, gibt es ja was zum Essen. Sagen, Tom, gell? Internet surfen, während ein Podcast machen ist immer noch, doch, du hast noch was zum Sagen. No fucking go at all. Aber was, Hansi, bei mir und bei dir hast du schnelle Warte, lass Recherche. Mal schauen, was du ja, ist. Aber das merkt keiner, weil gleich was weitergeht. Weißt du, Mann? Das muss zack, zack, zack So wie sein. Ich den Karel Gotter habe ich mir gedacht, zu viel zum Lesen. Da kann ich mich nicht Scheiße konzentrieren. Auf das, was ihr redet, also wirklich aufgehört. Aber der sucht jetzt ernsthaft. Ist durch diesen Chuck Norris. Nein, ich hab da, den habe ich nicht mehr drin. Ist eh vollkommen wurscht. Außer, dass David Carradine mitgespielt hat. Ja, ja, David Cassidy und Sundance Butch. Kung Fu, ich bin Kane. Nein, The Candidate habe ich noch gefunden. Was ist The Candidate? Das ist ein Film aus den 70er Jahren über der eine, der bei Sundance Cassidy mitgespielt hat, Robert Redford, Redford Bertel, und spielt The Candidate. Er spielt von 1972 und er spielt praktisch einen, der im Wahlkampf ist und der Präsident werden möchte. Und der ganze Film zeigt wunderbar, wie diese ganze Maschinerie läuft, der Beeinflussung. Und da hat sogar als Berater war der damalige Berater von Kennedy, Filmberater sozusagen. Okay. Und, The Kennedy heißt der Film. The Candidate, der Kandidat. Und der ist sicher sehenswert. Und ich habe da by the way noch geschaut. Robert Redford ist zufällig im Internet, sehr, sehr medienpräsent, aber er hat gar nicht so viele Filme gemacht. Der Robert Redford hat das Sundance Festival erfunden. Echt? Mhm. Vielleicht weil er Sundance Kid ist. Ja. Na, wirklich, ja, ja. Das kann ich mir. Ich glaube, er ist ein ziemlich untriebiger Mensch. Er hat viel aber gemacht, ja. Ganz zu Filmen möchte ich eine Frage stellen. Und zwar, kann es das sein, dass es nur in die 80er und 90er Jahre schlechte Karate-Filme gegeben hat? Oder und jetzt keine mehr oder kriegen wir das einfach nicht mehr mit? Nein, man will jetzt sagen, Chuck Norris, David Seagal oder Steven Seagal hast der gell? Entschuldigung. Und wie heißt der Belgier? Kennst du das Lied? Wie heißt der von Nightwish? Van Damme heißt er. Genau. Von Nightwish das Lied? Fishmaster? Na. Hamster? Dentist? Na. Hardporn? Steven Seagal? Hardporn. Es gibt so diese literal versions von den. Es ist die Misheard Lyrics. Ah, Misheard Lyrics. Und da gibt es eins von Wishmaster, von Nightwish. Und da verstehen sie statt Wishmaster Fishmaster. Und der Text ist Hamster, Dentist, Hardporn, Steven Seagal, also so wie die Möwe. Ja, okay. Lustig. Da gibt's aha, lustig. Aber da ist. Keks, alter Keks. Ja, ja, Misheard Lyrics ist großartig. Ja. Ja. Ah, du machst also den Kakao. Um deine Frage zu beantworten, die waren damals ziemlich eindimensional, auch die Serien waren eindimensional und mittlerweile. Walker, Texas Ranger. Tut mir leid, aber Walker, Texas Ranger ist aus den 90ern. Ja, sag ich ja, 80er, 90er. Ja, 80er ist schon mal eine Nummer primitiver, glaube ich. Also primitiver? Das, na das doch, ist jetzt doch. Wieder doch. Six Feet Under, 2005. Irgendwas großartig. Also ja. Ich würde mich so gern, das ist eins der wenigen Dinge, die ich gern noch einmal zum ersten Mal erleben würde, die letzten 10 Minuten von Six Feet Under. Die letzten 10 Minuten? Ja, super. Großartiges Ende. Ach so, ja, ich kann mich an Filme nie erinnern. Aber die waren extrem, die letzten Episoden waren so deprimierend. Ich war damals auch nicht unbedingt in einem guten Zustand und ich habe mir den Heppern nicht anschauen sollen. Ich habe das großartig gefunden. Ich glaube, die Staffel 3 und 4 haben ein bisschen abgezogen, aber das Ende war noch herrlich. Das ist ja, so, die, ja, na. Apropos, was denn? Auf Netflix ist die 9. Staffel von Doctor Who. Hast du schon gesehen? Nein. Ich hab's sowieso schon gesehen. Ich schaue jetzt gerade du hast Netflix. Da habe ich eine Frage. Ja. Die neue Dokumentarserie Kosmos mit Neil deGrasse Tyson, die ist doch auch auf Netflix, oder? Ja, aber ich glaube nur in amerikanischen. Ach so. Schau mal noch. Ah, das kannst du gar nicht. Aber die ist toll. Ich habe mir schon überlegt, ob man das. Ich habe sie gesehen. Oh, warte. Ich habe sie schon gesehen und ich finde sie großartig. Ach so? Ja. Also die Originale oder die jetzige? Weil nein, die Originale habe ich als Kind noch gesehen damals. Echt? Kann mich erinnern, Du bist der Segen-Boy. Ja, Carl Segen, super. Ne? Großartig. Nein, ich habe es leider nicht, also auf YouTube, aber. Bitte was, wie heißt es? Kosmos, A Space-Time Odyssey. So. Und weißt du, also ich finde sie großartig und ich kann sie jedem empfehlen zu schauen. No. Und weißt du, was wirklich toll ist? Was ist wirklich toll? Wer der Produzent von Kosmos ist. Wer wird denn das wohl sein? Peter Griffin. Nein. Ja, nein, nicht der Peter Griffin himself, aber der Family Guy Kerl. Wie heißt der Family Guy Kerl? Seth MacFarlane. Kenne ich nicht. Kennst du das? Aber du kennst Family Guy, oder? Ja, ich kenne den. Und American Dad und diese ganze andere Scheiße. Ja, genau. Ja, ich kenne den Brickleberry. Prickleberry kenne ich dafür nicht. Prickleberry ist super gemein. Jedenfalls, dieser Seth MacFarlane, der hat Family Guy erfunden. Und ich glaube, der hat 6 Monate lang nur Family Guy gemacht, bis sie es ihm dann endlich abgekauft haben. Und dann, seitdem ist er reich wahrscheinlich. Und der hat Cosmos, also das Remake mit Neil deGrasse Tyson produziert. Gemacht. Ja, genau. Super. Oh, es ist wirklich toll. Also es ist einfach großartig. Moment, du hast es schon gesehen, obwohl es nicht im Fernsehen gibt. Zufällig im Internet gelaufen, hast du gerade eingeschaltet? Zufällig. Das ist aber Glück, dass du zufällig da einschaltest. Ich hab die USA besucht, ich war in die USA. Aha. Und in den USA kann man es auf Netflix anschauen. Mm. Ja. Also ich war in letzter Zeit öfters in die USA, bis es dann leider nicht mehr so einfach war, in die USA zu reisen. Aha. Das sind so diese außerkörperlichen Reisen, ne? Ja, also wirklich außerkörperlich war ich nicht, aber ich habe nicht wirklich die Wohnung verlassen. Naja, doch, es war eigentlich eine transzendentale Geschichte. Es war sehr virtuell, die Reise in die USA. Mhm. Jedenfalls geht es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr. Aber ich bin durchaus bereit, mir das auf Amazon eigentlich zu klicken, sage ich da ganz ehrlich. Ja. Kosmos. Na, muss ich mal schauen. Super toll, super toll. Wenn es nicht so teuer ist, dann könnten wir es eigentlich zusammenlegen. So, Buddies, you know. Brothers in Crime, sagen wir das so. Da wieso Brothers in Crime? Wir bestellen uns die DVD. Was? Na, gratis muss sein. Wieso muss es gratis sein? Ja, weil es eine Raubkopie sein wird. Wieso soll es eine Raubkopie sein? Weil es in Österreich keine Störerhaftung gibt. Was heißt Störerhaftung? Dass sie anhand deines Download-Upload-Verhaltens können sie nicht rausfinden, was du machst. Also dürfen sie nicht. Ach so. Ja, aber macht ich zahle ja wohl eine DVD dafür. Ach so, ja, wenn es einfacher ja, geht. Ja, wenn es jetzt auch nicht 100 Euro kostet, ist mir wurscht, aber so... 99,90 heute im Angebot. Bis 20 Euro zahle ich schon für die DVD. Das sind 12 geile Episoden, wirklich toll. Andere DVD sind 20 Episoden? Ja, das ist halt eine Serie. Box. Halt 5, ja, Box, danke. Jeder, schauen wir mal in die... In die Bücher, die angreifen muss ich Lulu. In die Bücherei in Wien. Ah, ist das nämlich der Nierenort gewesen? Das ist nämlich die Füße, Reflexzonen-Dings da. Ich bin jetzt total versucht, das nochmal zu machen. Mach's nicht, ich ludel da deine Couch an. Nein, bitte nicht. Echt, du musst aufs Klo, wenn jemand deine Füße an. Ja. Oh Gott. War bei der Physiotherapie nicht so einfach, wo sie mir die Füße massieren wollten. In Gottes Namen, hast Windeln getragen. Naja, gut. Peinliche Stimme, Stille, gell? Ich hab neulich ein Buch gelesen. Ja. Knappheit, was es mit uns macht, wenn wir zu wenig haben. Und das ist alles Mögliche. Das könnte sein Armut, also Geldarmut, Essen Armut. Übergewicht, Leute. Wenn man zu wenig Übergewicht warum hat. Haben es einsame Menschen schwerer, Freunde zu finden? Ja, und wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Ja, aber. Also manchmal ist die Einsamkeit ja, wie soll man sagen, selbst gewählt. Der Schlaf der Vernunft gebiert ungeheuer. Ja, aber es ist schon. Ich habe das immer falsch verstanden, den Spruch. Gebiert oder was? Leute, ich kenne das, ich habe das abgeleitet vom Schlaf der Gerechten und der Schlaf der Vernunft. Dann denke ich mir immer, der Gerechte schlaft und ist vernünftig und aus dieser Vernunft heraus kommt die Unvernunft. Also vernünftige Menschen gebieren im Schlaf Monster. Gebären. Ja, gebären. Ja, sag ich nur. Also. Ja, aber das habe ich immer falsch verstanden, bis mir dann irgendjemand die Wahrheit gesagt hat. Jetzt hat er total abgelenkt von dem, was wir eigentlich sagen wollten. Gell? Ja, die These eben. Achso, ja genau. Genau, ich hab gleich gekontert und gesagt, man ist ja nicht automatisch, ist es ja nicht automatisch schlecht, wenn man allein sein will. Ja, aber allein heißt ja nicht einsam. Du bist ja ein Mensch, du wählst ja bewusst deine Einsamkeit und deine Nicht-Einsamkeit. Mhm. Es gibt aber Menschen, die nicht wählen können. Vor allem weil sie keine Alternative haben zu allein sein. Diese Leute suchen dann immer Symptome, warum das dann so ist, und das beschäftigt sie sehr, sehr. Die zählen dann Kalorien oder fragen dann immer, was passt nicht mit mir und was ist da los? Ja. Und das beschäftigt die Leute im Hintergrund. Also da sind Testreihen gemacht worden, da haben sie Leute, die eben wenig verdienen, haben sie normalen Routinefragen gestellt. Und dann haben sie sich gefragt, was jetzt passieren wird, wenn ihr Auto kaputt wäre und sie müssten jetzt $3,000 so auf die Schnelle aufstellen. Es geht jetzt nicht mehr um Einsamkeit, es geht jetzt ums Geld, oder? Ja, geht's jetzt, in dem Fall geht es jetzt ums Geld. Ah, okay. Okay, gut, na, wollte nur kurz. Magst du noch ein bisschen was über Einsamkeit reden? Nein, nein. Bitte erzähl uns was über Einsamkeit. Don't talk with me about being alone. Kennst ich du den? Ich bin nie alleinig, weißt du? R.E.M. Song. R.E.M. ist super. Und die Leute, die dann praktisch im Hinterkopf nur immer dieses, was mache ich jetzt, wo kriege ich jetzt dieses Geld her, die haben wirklich schlecht abgeschnitten. Und von den Begriffen her, die jonglieren halt immer. Ja. Die jonglieren halt immer mit wenn du jetzt, ich zum Beispiel habe in letzter Zeit sehr, sehr wenig Geld verdient. Oh je. Und sehr, sehr viel an meine Eltern abgezweigt, weil ich denen nur Geld schulde. Okay. Und dann fängt man an zum, fängt zum Rechnen an, zum Kalkulieren. Man jongliert, man hat da was, dort was und es ist eine ungute Situation. Nein, es ist halt was, was die ständig beschäftigt. Genau. Oder was im Hintergrund einfach arbeitet, wo du, kann man bitte aufhören, dass man da bitte mich mit dem Werfen aufhören? Beschießt mit scharfer Munition, nämlich Papier. Sonst gehen wir schlafen. Entschuldigung. Das ist schon was im Hintergrund halt läuft und was dich beschäftigt und was dein Leben einschränken kann, beziehungsweise die Lebensqualität. Auch wenn sie es ausgeht mit dem Geld. Oder? Ja. Oder geht es dann nur mir so, wenn ich so... Ich habe momentan... Ja. Hast den Flow, gell? Momentan float bei mir ziemlich gut. Ja, aber also, was soll ich sagen? Ich kann mich schon erinnern an die Zeiten, wie es bei mir überhaupt nicht gegangen ist. Das heißt, es ist gar nicht so lange her. Da war ich echt verzweifelt. Da hab ich nicht gewusst, was mache ich als nächstes. Ja, eben, das ist ja das. Man kann nicht unterscheiden zwischen langfristig wichtigen Entscheidungen und kurzfristigen wichtigen oder mehr oder weniger wichtigen Entscheidungen. Dringend ist eigentlich alles, aber was ist nachhaltig wichtig? Na, groß sicher nicht. Klar. Eine Versicherung. So. Groß? Groß ist sicher nicht nachhaltig. Weder kurz noch langfristig. Wollte ich nur gesagt haben. So. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Ist wurscht, er ist abgezweigt. Er trinkt jetzt Wettlerbier. Vielleicht ist ja, es aber das ist ein gutes Bier. Ja. Aber red weiter, Entschuldigung. Ich habe dich unterbrochen, aber das war so gedacht. Wie meinst du langfristig, kurzfristig? Wie? Naja, wenn du Bauer bist und eigentlich auf dein Einkommen angewiesen bist, dann wäre es nicht schlecht, wenn du dich versichern würdest, dass wenn ein schlechtes Wetter ist, dass du keinen Totalausfall hast. Ne? Und das machen aber die meisten Leute nicht. Und die meisten Leute, so arme Bauern in Indien, achso, ihr kennt ihn nicht. Die dann, man kann wahnsinnig seine Ernte steigern, indem man einfach schaut, dass du kein Unkraut hast. Dann hast du mehr Früchte. Und das machen die aber auch nicht. Ja, und die Sache, eine weitere Sache ist halt, dass die praktisch nach der Ernte viel Geld haben und ein halbes Jahr später fast nichts mehr haben. Also ne, die kriegen praktisch zweimal im Jahr kriegen's viel Geld. Okay. Sie müssen damit auskommen. Und dann die tun halt nicht damit haushalten, so wie wir es gelernt haben, ja, sondern alles auch. Sie dann schon, aber es ist halt viel, viel schwieriger. Aber weil sind die nicht in Schuldknechtschaften, alle die ganzen Inder? Oder alle. Naja, ganz Indien ist in Schuldknechtschaft, ist ja klar. Beim bösen Westen, aber ich meine, aber ich habe das schon so gelernt, dass das gerade in da, dass du. Aber sobald die Leute irgendwie keine Ressourcen mehr haben, wird einer. Das ist so, wie wenn du in einer Depression bist. Ja. Plötzlich ist alles schwierig. Und ja, du vergisst auf die wichtigsten Sachen und dann hast du mit Kleinigkeiten hast dann plötzlich so Überzug und Überzug. Aber darf ich nochmal ganz kurz zu diesen Geschichten, also gerade in Indien, weil an das kann ich mich noch erinnern, habe ich halt, Katze, in der IE gelernt, wie ich noch internationale Entwicklung studiert habe. Dass zum Beispiel ein Schlafplatz im Slum kostet viel, viel mehr als eine Wohnung. Mhm. Und es gibt ja, weißt du, diese Slumlords. Gell? Die sagen einfach, das gehört mir, das Grätzl, weil ich bin einfach der Stärkste oder ich habe ein Krochen oder was auch immer. Und du musst den bezahlen. Mhm. Und weil du den bezahlen musst, hast du nie eine Chance, aus dieser Schuldknechtschaftskreislaufscheiße rauszukommen und zahlst dein Leben lang, aber mehr. Das ist so dieses Schuhmodell von Sam Wimes. Was du nicht, ob du den kennst? Terry Pratchett liest keiner? Nein. Da gibt es einen Charakter und der hat eine Schuhtheorie aufgestellt. Der hat gesagt, und ich weiß nicht, ob das eine Schuhtheorie. Ja. Der hat gesagt, gute Schuhe, die 10 Jahre halten, kosten 50 Ankh-Morpork-Dollar. Und schlechte Schuhe, die nur ein Jahr halten, kosten 5 Ankh-Morpork-Dollar. Und weil sich die armen Leute aber nur die schlechten Schuhe leisten können, haben sie nach 5 Jahren mehr gezahlt als die Reichen für ihre Schuhe. Genau. Es ist das Gleiche mit so Tageskrediten. Ne? Also Obstverkäufer borgen sie, weiß nicht, so und so viele Dollar aus und müssen, weiß nicht, 14% pro Tag zahlen. Wenn du das aufs Jahr hochrechnen würdest, das ist ja exponentiell. Das wäre ganz, ganz viel Zinsen. Ne? Und es gibt ja halt die Projekte mit den Mikrokrediten, wo sie dann praktisch was vorgeschossen bekommen und es gibt dann immer so einen kritischen Punkt. Und wenn sie den überspringen, dann sind sie auch auf Dauer im Wohlstand als wie in der Armut. Es funktioniert manchmal. Kommt darauf an, wie viel Disziplin die Leute haben. Ja. Aber es funktioniert nicht immer. Und die Leute rutschen ja gleich wieder. Da braucht nur irgendwas passieren, irgendwas. Und dann haben sie sofort, ja, okay, ich hab das Geld, mach mal so. Und das ist ja immer so Hochzeiten und so. Das ist ja, da wird ja rausgeschmissen ohne Ende. Zum Glück heiraten wir alle nicht mehr. Warum meinst du, schaffe ich das, die Motte zu töten? Ich glaube, die Momo liebt mich da noch mehr. Eine Motte? Ja. Ist das nicht eigentlich die Aufgabe von der Kot? Eigentlich, ja. Ja, die schaut ein bisschen indigniert rein. Weiß nicht so genau, mal schauen. Okay, ich habe die Motte gerade getötet. Ja. Das ist voll brav, Hansi. Super. In Brasilien kauft man zum Beispiel. Ohne dass die Bierflaschen auf Zeit stößt. Oh. Ah, echter Mann. Du hast halt den Körper wie so aus der Luft gefangen. Killer und Trinker in Angst. Pentestilea. Entschuldigung, erzähl, was ist in Brasilien? In Brasilien kauft man zum Beispiel. In Brasil. Kauft man Pau do Queijo. Kauft man das auch, aber zum Beispiel Turnschuhe auf. Auf Kredit. Also man zahlt den Raten dann halt zurück. So wie wir unsere Handys auf Raten kaufen. Aber das funktioniert nur im kleinen Bereich. Also die müssen echt die Leute kennen, oder? Es ist voll arg, weil es ist in jedem Schuhgeschäft circa angeschrieben, jeder Schuh in der Auslag drinnen, wie viel der im Monat kostet. Das ist schräg. Und das hat mich total verwirrt, weil ich möchte. Das kennst du bei uns eigentlich nur mit dem Auto, also, oder mit dem Rechner. Genau, oder so. Ja. Na, das sind so Sachen wie. So Waschmaschinen, wie heißen diese Fernseher? Wie heißen diese großen Dinger, die zur EM gekauft werden? Fernseher. Das freue ich mir schon wieder. Heißt, da kommt wieder, dann sieht man wieder 6.000 Euro für einen Fernseher. Und ich denke mal, es gibt Menschen, die kaufen das. Ja. Die zahlen es gibt das, die gibt unterschreiben dafür, dass sie den Fernseher. Es gibt sicher genug Leute, die so viel Mittel haben, Geld haben. Ja, natürlich. Aber es gibt auch Leute, die Mittel nicht haben und das trotzdem kaufen. Das ist das kaufen. Problem. Ich glaube, es gibt mehr Leute, die Mittel nicht haben und sich den Scheiß trotzdem ins Haus einstellen. Und man muss dann halt einmal überlegen. Ich meine, das Gerät ist wahrscheinlich vorher kaputt, bevor du das zurückgezahlt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die einfach 40 Stunden lang in der Arbeit sind oder 45 Stunden in der Woche und dann sagen sie, leisten sie einmal was, weil sie eigentlich nicht wirklich sehen, dass sie zu Hause ganz viele Dinge hätten, die zum Erledigen sind oder die auch noch irgendwie eine gute Unterhaltung wären, aber die kommen einfach nicht drauf, weil sie zu fertig sind. Sie wollen sie einfach hinklotzen und sie einfach was reinziehen. Aber Dom, ein Fernseher, ich bin ja voll dafür, dass sich die Leute Fernseher kaufen, aber dass der Fernseher 6.000 Euro kosten muss. Ich kenne niemanden, der sowas hat, aber ich kenne nicht besonders viele Leute mit viel Geld. Nee, ich weiß nicht, ich habe das nur immer wieder lustig gefunden, wie ich noch mit der Rettung unterwegs war. Und es wurscht, wie die Wohnung ausgeschaut hat, was da drinnen war, aber Fernseher war richtig groß und dick drinnen. Mhm. Und vielleicht waren es jetzt 6.000 Euro, waren es halt 1.000 Euro. Mhm. Aber 1.000 Euro, weißt du, was ich meine? Ich habe echt lang gespart, bis ich mir meinen Computer für 1.500 gekauft habe. Und ich hoffe inständigst, dass der noch mindestens 4 Jahre haltet, weil sonst hat er sich nicht ausgezahlt. Das Wichtige ist, ich muss da denken, es muss ja irgendwas am Grabstein umstehen. Also ich war jetzt wieder am Friedhof und da steht dann so oben... Hausbesitzer zum Beispiel. Ja. Und Restaurantbesitzer oder Gasthausbesitzer, bla bla bla. Lehrer, und ich denk mal, Schulmeister. Besitzer eines Mercedes. Und ich denke mir dann immer, was ist das Teuerste, was ich besitze? Und dann wird einmal oben stehen, mein Name, und dann steht oben MacBook-Besitzerin. Wie? Geh, du erklären, Apfel draufkleben und fertig. Stimmt, ich finde es so dämlich, Leute, die einen Apple-Apfel hinten aufs Auto draufkleben, weil sie glauben, das ist irgendwie ein Distinktionsgewinn. Ich meine, ich kann mich erinnern, in den 90er hat es viele gegeben, die so einen Nike-Swoosh oben gehabt haben. Ja. Das ist eigentlich eine dämlichere Form von Tuning. Ist es nicht das gleiche, wie man einen Fisch hinten aufklebt aufs Auto? Wieso Fisch? Nein, die Church of Apple. Ja, aber der würde dann die letzte Segnung haben, oder? Nein, das sowieso, aber das ist schon so ein bisschen... schaut her, ich habe also Apple-Nerds, Fanboys können mit mir reden. Fanboys. Ich glaube, dass manche Leute von sich denken, schau, Pickel. Nein, ich glaube nicht. Du bist schon miert, Tom, oder? Ich bin auch schon miert. Wir haben schon eine Stunde 15, also ich glaube, das reicht schon. Nein, wir müssen nur was machen. Was willst du noch machen? Ich habe nichts mehr. Das besprechen wir das nächste Mal, bitte. Das, was du nicht mehr hast. Wir könnten ja jetzt noch kurz darüber diskutieren, wie die Folge heißen wird. Glory Hole. Am besten per Glory Hole. Glory Ameise würde ich sagen. Nein, Pimple Popper ist schon super. Aber Pimple Popper ist die Folge, die verschollen ist. Ja, die gibt es eh nicht. Ja, schon, aber die hat eine Nummer und die existiert da. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Die Punschtrinken-Folge hat auch eine Nummer. Ja, schon, aber die, wir sind da weitergegangen. Sollen wir die jetzt auslassen? Die lassen wir jetzt aus, ja. Da kommt wohl, die lassen wir aus. Die gibt es ja wohl. Die Folge existiert. Sie wird nur nicht veröffentlicht aus technischen Problemen. Ja, aber die heißt dann SE, Special Edition. Nein, nicht Special Edition. Nein. Die Folge Pimple Popper gibt's. Die Folge Pimple Popper wird von unseren Ultras transkribiert. Erklär mal, was Ultras sind. Ich glaube, unsere Ultras verstehen so, nicht, dass sie die Ultras sind. Ultras sind die richtig coolen Hardcore-Fans. Also Ilvi. Die wirklich jede Folge anhören. Die Orthos, die Orthodoxen. Die Orthodoxen, genau. Ja. Für die älteren Ultras. Die müssen das, die kriegen von mir die Datei, die müssen das dann anhören und müssen das alles aufschreiben, wer was gesagt hat. Und dann tun wir das mit verteilten Rollen lesen. Verstehst? Ja, ich verstehe schon. Und dann feiern wir und trinken Bier. Und jetzt wollen wir feiern und fröhlich sein. Nicht? Und ich das ist jetzt eine neue Folge. Das ich weiß nicht, ob wir so treue Ultras haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Wage kommt wohl doch früher. Weil ihr euren Freunden ja nicht davon erzählt. Ich fange jetzt langsam an, meine Freunde davon zu erzählen. Meinen ganzen deutschen Freunden, aber die sind nicht. Interessiert sich, weil sie Bifke sind und uns nicht verstehen. Bifkinesen, sagt sie gerne immer. Nein, ich bin ein Fan von Bifkes, aber sie verstehen es halt einfach nicht. Die wissen nicht, was Bratelfetten ist. Verstehst? Was hast du? Bratenfett. Bratenfett, ja. Bratenfett. Ich habe da jetzt einen Gruß durchzugeben. Ja, Grußbotschaft. Die Ilvi würde sich gerne selbst grüßen. Ja, geil. Liebe Grüße. Und alle, die sie kennen. Hat sie das jetzt ernsthaft geschrieben? Ja. Oder hast du ihr geschrieben, wir reden gerade über die Aufsendung? Ich habe ihr gerade geschrieben, wir reden gerade über die und sie hat geschrieben schon wieder. Geil. Und dann hat sie geschrieben, sie würde sich gerne selbst grüßen. Ja, wir müssen, glaube ich, die Ilvi irgendwann einmal einladen in die Sendung. Oder? Ich glaube auch. Wir ich glaube, das machen. Wird ganz gut passen. Ja. Ja. Ich möchte es auch, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Sie jetzt. Kommt am Wochenende nach meinem Geburtstag. Wann hast du einen Geburtstag? Entschuldigung. Übrigens, 10 Tage später hat der Heinz Brüller Geburtstag. Also, wenn man jetzt... Das da ausrechnen. Ja, sie war nicht, aber... Und 10 Tage später habe ich Geburtstag. Ja. Wow. Wie viele Tage nach der Biene hast du Geburtstag? Ich habe vor der Biene Geburtstag. Wie viele Tage nach der Biene hast du Geburtstag? Also jetzt zum Rechnen auf 4 Monate circa, nicht ganz 4 Monate. Nicht circa, ich möchte es genau wissen. 20, 30, 10 Tage, Mai, Juni, Juli, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Jänner, Februar, März, April. Warum, Schlumpfine, bist du so schön? Weil ich benutze einen Föhn. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt auf Wiederschauen, oder? Die Biene schaut ganz verwirrt rein. Na gut, dann. Mach nichts. Du musst jetzt auch noch ein Lied singen, Biene. Am besten ein Kinderlied. Ich kann euch was erzählen. Erzähl was. Und dann singe ich ein Lied, okay, aber zuerst die Geschichte. Ja, ich sag dir mal auf Wiederschauen. Ich habe bei mir, wenn ich aus dem Fenster rausschaue, aus dem Küchenfenster, einen Baum stehen. Und dort hat ein Nebelkrähenpaar die letzten Wochen ein Nest gebaut und jetzt sitzt die Nebelkrähen-Dame schon drinnen und brütet. Nice. Circa bis zu meinem Geburtstag wird sie brüten, dann schlüpfen die kleinen Kinder. 4 bis 6 Eier legt die Nebelkrähe laut Wikipedia. Und dann geht's nach Osten. Und dann werden wir schauen, was passiert. Nein, dann bleibt sie noch... Blitzkrieg. Dann bleiben sie noch ein bisschen im Nest. Ich glaube... Ich singe euch jetzt das Lied vor, die Krähenmama jeden Tag singt. Sie singt nämlich immer nur brüten, brüten, das Ei behüten, hüten. Ich halte das nicht aus, wann komme ich hier raus? Das singt sie immer. Gut. Tschüss. Wiederschauen.